verfolgte Gottes Stadt, den ärgsten Feind nur in sich selber hat. Durch die Gefährlichkeit der falschen Brüder gibt einem Volk eine Weise. Es bricht alsdann der letzte Feind herein und will den Trost von unseren Herzen trennen. Doch lass dich da als unseren Helfer kennen.